Krokodilstränen laufen über Demokratenlarven, fällt das Wort Lampedusa. Sie glauben, wir sehen nicht hinter ihrer Maske der Toleranz schon das Haupt der Medusa. Sie sagen, wir sollen geben, wir sollen spenden, denn wir leben ja hier alle in Saus und Braus. Ich sag, wenn ihr die Fremden so liebt, dann holt sie doch zu euch nach Haus. Zum Beispiel unser Bundespräsident in seinem Schloss Bellevue. In seinem schönen großen Garten können sie dann Hammel grillen, spät und früh. Und die Antifa kümmert sich um die Tuberkulose-Kranken. Holt sie in eure besetzten Häuser, ich bin sicher, sie werden's euch danken. Doch am meisten freu ich mich auf die Villen im Grunewald, wenn bei den Aufsichtsratsmarxisten vor Zigeunersang erschallt. Wenn ihr die Fremden so liebt, dann holt sie doch zu euch nach Haus. Wenn ihr die Fremden so liebt, gebt doch euer, nicht unser Geld für sie aus. Gebt ihnen Hoffnung, gebt ihnen Wärme, gebt ihnen Brot. Wenn ihr die Fremden so liebt, dann teilt doch ihre Not. Und der Papst in Rom, der quatscht, wir sollten spenden. Ich sag, schmilz erst mal deine jollenden Monstranzen ein, Alter. Dann kannst du spenden. Und die Spitzenverdiener im Bundestag und Euro-Blablabla-Parlament. Rückt eure fetten Diäten raus, tut Buße. Barfuß im Hemd. Wenn ihr die Fremden so liebt, dann holt sie doch zu euch nach Haus. Wenn ihr die Fremden so liebt, gebt doch euer, nicht unser Geld für sie aus. Gebt ihnen Hoffnung, gebt ihnen Wärme, gebt ihnen Brot. Wenn ihr die Fremden so liebt, dann teilt doch ihre Not.